der Doppelrune der SS, die die Marmorwand im Mosaiksaal der Reichskanzlei schmückt, ist der Sarg mit den sterblichen Resten des für Deutschland gefallenen SS-Obergruppenführers Heiderich in dem Mosaiksaal der Reichskanzlei aufgebahrt, umlodert von den Flammen, die aus den hohen Schalen links und rechts vom Saal geschlagen, bewacht von 8 Ehrenposten, hohen Offizieren der Waffen-SS, des Sicherheitsdienstes, des Heeres, der Luftwaffe und der Kriegsmarine und Amtsträgern der Partei. Rechts vom Sarge stehen 2 Träger mit dem Ordenskissen. Unten am Rande des Katafalks liegen die Kränze, die zum heutigen Tage zum letzten Mal dem Verstorbenen ihren Gruß entbieten. Der Kranz des Reichsmarschalls, des Reichsführers SS, der Kranz von Generaloberster Polizei Kurt Lüge, vom Minister des Auswärtigen, von Dr. Goebbels. Der Kranz andererseits von Staatspräsident Dr. Emil Hacher mit der Inschrift in tiefer Trauer. Der Kranz des kaiserlich-japanischen Botschafters. Der Kranz des Chefs der italienischen Polizei. Und in den vordersten Reihen haben Platz genommen die Ehrengäste des Staatsaktes, der Reichsminister an ihrer Spitze, der Reichsmarschall, Staatspräsident Dr. Hacher, zahlreiche hohe Offiziere der SS, der Waffen-SS, der allgemeinen SS und des Sicherheitsdienstes, Reichsleiter und der Partei, Gauleiter, die Spitzen Deutschlands sind hier in dieser Stunde versammelt, um den seinen Wunden erlegenen Obergruppenführer und stellvertretenden Reichsprotektor von Böhmen und Mähren die letzte Ehre zu erweisen. Fahnen stehen hinter dem Sarge. 2 Standarten. Eine die Standarte der deutschen Polizei. Die andere die Standarte der 6. SS-Infanteriestandarte, die von heute an auf Befehl des Führers heißt SS-Standarte Reinhard Heydrich. Dahinter Fahnen der SS. Fahnen der Wehrmacht. Fahnen der Bewegung. Der Sarg ist bedeckt mit der Hakenkreuzflagge. Darauf liegt der Stahlhelm und der Degen. Blumen umhüllen ihn. Blumen umhüllen das Podest, auf dem der Sarg steht. Davor sitzen die beiden kleinen Söhne von Obergruppenführer Heydrich, Klaus und Heider. Und nun erhebt sich die Versammlung im Saal hier. Der Führer ist eingetroffen. Begleitet von Reichsführer SS Himmler, schreitet er durch den Mittelgang des Saales auf den Sarg zu. Grüßt Staatspräsident Hacher, grüßt den Reichsmarschall, grüßt die Hinterbliebenen und die beiden kleinen Söhne. Spricht mit ihnen ein paar Worte. Reichsführer SS Heinrich Himmler hält die Gedenkrede auf Reinhard Heydrich. Mein Führer, die Familie Heydrich, der Gäste auch hier. Mit dem Tode des SS-Obergruppenführers Reinhard Heydrich, des stellvertretenden Reichsprotektors in Böhmen und Mähren und selbst des gesegneten Sicherheitspolizei hat die nationalsozialistische Bewegung abermals einen opfervollen Beitrag zum Freiheitskampf unseres Volkes gegeben. So unfassbar für uns der Gedanke war, dass dieser strahlende große Mensch nach kaum vollendetem 38. Lebensjahr nicht mehr unter uns weilen und in seiner Freunde Mitte kämpfen sollte, so unersetzbar sein einmaliges Können, verbunden mit einem Charakter von seltener Reinheit und von einem Verstand von durchdringender Logik und Klarheit ist, so würden wir nicht in seinem Sinne handeln, wenn wir nicht hier an seinem Sarge die heldischen Gedanken vom Stirb und Werde, die einstmals unser Volk beim Tode ihrer Liebsten bewegt haben, wieder zu unseren eigenen machen würden. Nach der Gedenkrede des Reichs-SS tritt der Führer selbst an das Rednerpult. Ich habe diesen Toten nur wenige Worte zu widmen. Er war einer der besten Nationalsozialisten, einer der stärksten Verteidiger des deutschen Reichsgedankens, einer der größten Gegner aller Feinde dieses Reiches. Er ist als ein Blutzeuge gefallen für die Erhaltung, Sicherung dieses Reiches. Als Führer der Partei, als Führer des Deutschen Reiches, gebe ich dir, mein lieber Kamerad Heiderich, so wie den Parteigenossen dort, als zweiten Deutschen die höchste Auszeichnung, die ich zu verleihen habe, die oberste Stufe des Deutschen Ordens. Der Führer geht herüber zu dem Ort.